sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Medienspiegel. Im September geht es um Polizeiaufgabengesetze in Hamburg und Bayern, Waldbrände im Amazonasgebiet und was Europa damit zu tun hat und in zwei Artikeln um die Klimagerechtigkeitsbewegung. Während mehr und mehr Verstrickungen der Polizei in rechte Netzwerke von NSU über Prepper bis NSU 2.0 bekannt werden und selbst der AfD-Oberbürgermeisterkandidat von Görlitz als radikaler Flügelanhänger bekannt ungestört weiter als Polizist arbeiten kann, Meldedaten von Linken von der Polizei an Nazis weitergegeben werden, etc., wird von der Politik nicht etwa die Polizei genauer kontrolliert, sondern ganz im Gegenteil, ihr noch mehr Rechte eingeräumt und ihr Handeln noch mehr der demokratischen Kontrolle entzogen. Hierzu schauen wir nach Hamburg, das SPD-Grün regiert wird und mit einem Artikel von Netzpolitik.org vom 5. September. Hamburger Polizeigesetz. Datenschützer soll wichtige Befugnisse verlieren. In der Vergangenheit zeigte der hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit der Polizei ihre Grenzen auf. Diese Macht soll ihm mit dem neuen Polizeigesetz ein Stück weit genommen werden. Der Datenschützer hatte nach dem G20-Gipfel 2017 die Löschung der Gesichtserkennungsdatenbank der Polizei angeordnet und sich damit nicht nur Freunde gemacht. Die rot-grüne Landesregierung in Hamburg will ihrem Datenschutzbeauftragten die Anordnungsbefugnis entziehen. Im Zuge der Umgestaltung des Polizeigesetzes würden die Befugnisse der Polizei weiter ausgeweitet, während dem Datenschutzbeauftragten ein wichtiges genommen werden soll. Dieser hätte zukünftig keine Möglichkeit mehr, eine Unterlassung anzuordnen, sondern dürfte nur noch Beanstandungen oder Warnungen aussprechen. Befugnisse, die laut dem derzeitigen hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, Johannes Kasper, derart wirkungslos seien, dass etwa gegen ignorierte Beanstandungen gar nicht mehr geklagt werden kann. Ist eine Anordnung eine zu viel? Kasper nutzte seine Anordnungsbefugnis ein einziges Mal. Nach dem massiven Polizeieinsatz beim G20-Gipfel in Hamburg untersagte er 2018 die Speicherung von ohne Rechtsgrundlage erhobenen biometrischen Daten sowie die Nutzung der Gesichtserkennungssoftware Videmo 360. Die hatte die hamburgische Polizei auch über den G20-Einsatz 2017 hinaus weiter eingesetzt. Kasper bewertete das als rechtlich unzulässig. Nachdem er die Polizei darauf hingewiesen und eine Beanstandung eingereicht hatte, ordnete er die Löschung der biometrischen Datenbank zum Gesichtsabgleich an. Die Polizei reichte dagegen eine Anfechtungsklage ein und benutzte die Datenbank weiter. War diese Anordnung schon eine zu viel? Die Innenbehörde begründet die Befugnisbegrenzung damit, dass die Anordnungskompetenz nicht mit der Sensibilität und Komplexität der Datenverarbeitung und dem Bedürfnis nach ständiger Verfügbarkeit der Daten vereinbar wäre. Schon allein die Möglichkeit einer Anordnung führe bei der Polizei zu einer Rechtsunsicherheit. Aufgrund solch einer Verunsicherung könne die Polizei ihre Aufgabe der Gefahrenabwehr nicht mehr fortführen, leitet Kaspar aus der Begründung ab. Der Datenschutzbeauftragte zeigte sich darüber verwundert, denn die Rechtslage besagt, dass die Polizei bis zur endgültigen Entscheidung des Gerichts über die Anfechtungsklage weitermachen kann. Beanstandungen haben für die Polizei keine rechtlichen Folgen. Bislang, so Kaspar, hätte die Polizei keinerlei Probleme damit gehabt, seine Kritik und Untersagungsverfügung zu ignorieren. Dass das rechtlich zulässig ist, solange das Gerichtsverfahren noch läuft, bewertet der Datenschutzbeauftragte als problematisch, da über Jahre hinweg die Rechte und Freiheiten Betroffener verletzt werden würden. Ohne seine Anordnungskompetenz würde den Datenschutzbeauftragten nur eine Warnung oder eine Beanstandung als Handlungsmittel bleiben. Mit der Beanstandung kann der Datenschutzbeauftragte seine Kritik in Form einer Pressemitteilung beim Innenministerium einreichen. Die adressierte Behörde ist aber nicht dazu verpflichtet, seiner Einschätzung Folge zu leisten. Kurz, beide Befugnisse sind für die Polizei folgenlos. Kaspar verweist auf eine Unstimmigkeit im Gesetzesentwurf. An einer Stelle würde dem Datenschutzbeauftragten das Recht gegeben, von der Polizei zu verlangen, Betroffene über die Nutzung ihrer Daten zu informieren. An späterer Stelle werde ihnen das aber wieder abgesprochen. Gesetzesänderung ist europarechtswidrig. Sebastian Goller, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Mainz für öffentliches Recht, Informationsrecht und Datenschutzrecht, kritisiert die Regelung und verweist auf Widersprüchlichkeiten zum europäischen Recht. Darin sind wirksame Abhilfebefugnisse für die Datenschutzaufsicht vorgeschrieben. Der Gesetzentwurf der rot-grünen Landesregierung macht einen Schritt in die andere Richtung. Die innenpolitische Sprecherin der Linken, Christine Schneider, kritisiert diese Gesetzesänderung scharf. Nachdem der Datenschutzbeauftragte die Löschung der biometrischen Datenbank zum Gesichtsabgleich im Zuge der G20-Ermittlung verfügt hatte, kommt jetzt von der Innenbehörde die Retourkutsche. Die Innenbehörde wolle eine kritische Kontrollinstanz die Zähne ziehen, so Schneider. Das Gesetz soll noch 2019 verabschiedet werden. Am 19. September findet die Anhörung in der Bürgerschaft statt. Zu den geplanten Gesetzesänderungen des Hamburgischen Polizeigesetzes gehören außerdem die elektronische Fußfessel und vorbeugende automatische Datenanalyse. Gerade dieser Ausbau polizeilicher Befugnisse macht eine wirksame Überprüfung unabdinglich. Die Kontrollkompetenzen des Datenschutzbeauftragten sollte dringend gestärkt, nicht beschränkt werden. Nach der Einschätzung des hamburgischen Beauftragten sei der Gesetzesentwurf nicht nur rechtspolitisch verfehlt und unzutreffend begründet, sondern verstoße auch gegen das europäische Recht. Der Gesetzgeber setze sich damit vollkommen unnötig der Gefahr einer Verurteilung durch den Europäischen Gerichtshof aus, stieß Kaspar seine Stellungnahme. Von Hamburg schauen wir nach Bayern mit einem Artikel ebenfalls von Netzpolitik vom 3. September. Kurz zuvor wurde am 30. August der Abschlussbericht der Prüfkommission zum Bayerischen Polizeiaufgabengesetz veröffentlicht. Das Bayerische Polizeiaufgabengesetz erlangte letztes Jahr bundesweit Bekanntheit. Im Eilverfahren führte die CSU damit den zeitlich unbegrenzten Präventivgewahrsam ein. Seit das Gesetz in Kraft ist, sind mindestens 19 Personen für mehrere Wochen eingesperrt worden, ohne Anklage und oft ohne den Beistand einer Anwältin. Nun wurde bekannt, dass fast ausschließlich AusländerInnen betroffen sind. Seit einer Änderung im Bayerischen Polizeigesetz im August 2017 genügt es, eine Person als abstrakt gefährlich einzustufen, um sie wochenlang einzusperren. Das gab es in der Bundesrepublik Deutschland noch nie. Mit der Regelung verschob die CSU die Grenzen des Denkbaren. Es folgten weitere Verschärfungen im Mai 2018. Seither laufen mehrere Verfassungsbeschwerden gegen das Bayerische Polizeigesetz. Am Freitag wurde der Abschlussbericht der Prüfkommission zum Bayerischen Polizeiaufgabengesetz vorgestellt. Daraus geht hervor, dass fast ausschließlich Personen ohne deutschen Pass vom mehrwöchigen Präventivgewahrsam betroffen sind. Einige wurden anschließend abgeschoben. Seit der Änderung des Gesetzes gilt, um eine Person einzusperren, genügen bereits geringfügige Verstöße gegen die Rechtsordnung. Das sind beispielsweise Trunksucht, verbunden mit Aggressivität und Zechbetrügereien. In dieser Zeit wurde durchschnittlich eine Person im Monat in Bayern für 2 Wochen und länger im Präventivgewahrsam genommen. Das geht aus den schriftlichen Anfragen der Landtagsabgeordneten Katharina Schulze, Grüne und Markus Rinderspacher, SPD, hervor. Insgesamt sind es 23 Fälle, wobei einige Personen mehrfach betroffen waren. Aus dem Abschlussbericht der vom Innenministerium beauftragten Prüfkommission erfahren wir nun mehr über die Betroffenen und die Umstände der Anwendung. Dort steht, dass der Präventivgewahrsam nicht nur als Ultima Ratio zur Anwendung gebracht wurde. Vielmehr wurden Personen eingesperrt und wochenlang festgehalten, bis organisatorische Fragen geklärt waren, etwa eine Änderung der Unterbringung. Aus dem Bericht erfährt man zudem, die meisten Personen, die von der bayerischen Polizei im Präventivgewahrsam genommen wurden, haben keinen europäischen Pass und folglich keinen sicheren Aufenthaltsstatus. Unter den insgesamt 19 Personen, die länger als 2 Wochen im Gefängnis waren, sind nur 3 Deutsche. Viele der Betroffenen leben in Wohnheimen und Erstaufnahmelagern. Sie stehen von Beginn an unter ständiger Beobachtung. Wenn man die Beschreibung der Fälle durchschaut, muss man sich fragen, was sich die Polizei davon erhofft, jemand wochenlang einzusperren. Dort wird etwa dieser Fall beschrieben. Ein Mann kündigt an, dass er sich bei einem negativen Asylbescheid das Leben nehmen will. Auch seine Familie wolle er umbringen, falls es keine Zukunft für sie in Deutschland gäbe. Die bayerische Polizei sperrt ihn für 27 Tage ein. Begründet wird der Präventivgewahrsam etwa mit der Hoffnung auf Besinnung. In einem weiteren Fall wird die Polizei auf 2 Männer aufmerksam, die mehrfach unter Alkoholeinfluss Gewalt angewendet haben. Beide leben in einer Wohneinrichtung mit Sicherheitsdienst. Die Polizei stellt fest, es bestehe die Wahrscheinlichkeit, dass die Männer betrunken erneut gewalttätig würden. Also sperrt man sie präventiv ein. Das Ziel sei die langfristige Besserung, so steht es im Bericht der Prüfkommission. Die Männer bleiben 1 Monat in Gewahrsam. Was danach passiert, ist nicht bekannt. Hätten sie in ihrem Eigenheim gewohnt, statt in einem Wohnheim, wären sie vermutlich nicht im Gefängnis gelandet. An einem Tag im Juni 2018 werden 8 Personen auf einmal im Präventivgewahrsam genommen. Der Fall wird später als Komplex Schweinfurt gehandelt. Einer der Männer bleibt 2 Monate eingesperrt, die anderen zwischen 15 und 18 Tagen. Sie haben keine Straftat begangen oder geplant. Es handelt sich laut den Beamten um eine Vorsichtsmaßnahme, um Schlimmeres zu verhindern. Zuvor hatten sich die Männer auf dem Hof ihres Wohnheims in Schweinfurt versammelt, um sich gegen die Polizei zu stellen, als die einen ihrer Mitbewohner festnehmen wollte. Für die Polizei war der Einsatz nach einigen Stunden vorbei, doch die 8 Männer blieben wochenlang in Gewahrsam. Während ihrer Zeit im Gefängnis bekamen sie keine Anwältin zur Seite gestellt, die sie hätte unterstützen und Akten einsehen können. Am Ende werden sie abgeschoben. Die Männer haben keinen europäischen Pass. Der Grund für ihre Ausweisung und ihr heutiger Aufenthaltsort sind unbekannt. Die 6 Mitglieder der Prüfkommission empfehlen nun eine zeitliche Begrenzung des Präventivgewahrsams auf unter 3 Monaten. Stand heute ist der bayerische Präventivgewahrsam zeitlich unbegrenzt möglich. Das gibt es in keinem anderen deutschen Bundesland. Heribert Prantl kommentierte die Verabschiedung des Gesetzes in der Süddeutschen Zeitung. Das alles ist eigentlich unvorstellbar. Bei diesem Gesetz denkt man an Guantanamo, Erdogan oder die Endrechtsstaatlichung in Polen. Die Haft ad infinitum wurde aber im Münchner Landtag beschlossen. Dieses Gesetz ist eine Schande für einen Rechtsstaat. Auch ein Anwaltsbeistand soll zukünftig im Polizeigesetz geregelt werden. Innenminister Joachim Herrmann, CSU, hat bereits angekündigt, an dieser Stelle einzulenken. Von den insgesamt 19 Personen, die wochenlang inhaftiert waren, haben nur 2 einen Anwalt bekommen. In 3 weiteren Fällen wurde ein Verfahrenspfleger eingesetzt. Der Abschlussbericht belegt, dass vor allem Personen ohne deutschen Pass von der neuen Befugnis im Polizeigesetz betroffen sind. Womöglich wird nun ein verpflichtender Anwaltsbeistand eingeführt und die Höchstdauer des Präventivgewahrsams reduziert. Dass von dem Präventivgewahrsam vor allem AusländerInnen betroffen sind, ist jedoch keine Überraschung. Zwar ist die Formulierung offen gehalten, doch viele der weiteren neu eingeführten Regelungen im Polizeigesetz richten sich ganz explizit gegen Personen ohne europäischen Pass, etwa die Durchsuchung von Wohnheimen. Die bayerische Polizei führte im Jahr 2018 100 Razzien in Wohnheimen für Asylsuchende durch. Dabei kontrollierte sie die Dokumente von 9.880 Personen. Wer hier die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich zieht, ist schnell mit weiteren Maßnahmen belegt. Am härtesten betroffen sind zweifelsohne jene, die keinen sicheren Aufenthaltsstatus in der EU haben. Sie werden zunächst in Präventivgewahrsam genommen und anschließend abgeschoben. Auf den Demonstrationen in München und Düsseldorf wurde skandiert: Wir sind alle Gefährder. Es ist ein Akt der Solidarität, der jedoch nichts daran ändert, dass viele der DemonstrantInnen einen europäischen Pass haben und nicht abgeschoben werden können. Der Bericht der Prüfkommission macht nun klar, wer in erster Linie betroffen ist. Er liefert allerdings keine Antwort auf diese Ungleichheit. Von den Polizeiaufgabengesetzen kommen wir zu den Waldbränden im Amazonasgebiet und einem Interview, das bei der Taz am 31. August veröffentlicht wurde. Unser Verbrauch ist zu hoch. Warum Europas Ratschläge für den Schutz des Amazonas unglaubwürdig sind, erklärt Biologin Jutta Kill. Frau Kill, der Amazonas brennt. Die Öffentlichkeit ist empört darüber, dass Brasiliens Präsident keine Hilfe annehmen wollte. Gibt es eine gemeinsame globale Verantwortung für Urwälder? Das hängt davon ab, was gemeinsame Verantwortung bedeutet. Im Sinne der G7 heißt es, Geld für Löschflugzeuge nach Brasilien zu schicken oder den Brasilianern gut gemeinte Ratschläge zu erteilen. Wäre es vorstellbar, Umweltthemen wie Waldbrände im Sicherheitsrat zu diskutieren? UN-Truppen löschen gegen den Willen Brasiliens die Brände im Amazonas? Das ist doch albern. Die Zerstörung des Waldes findet nicht derzeit statt. Vor 4-5 Monaten sind die Traktoren mit Ketten bespannt durch den Regenwald gefahren und haben Bäume umgerissen. Monatelang lagen die Stämme abgeholzt zum Trocknen auf den zerstörten Flächen. Jetzt werden sie abgebrannt. Während der Wald wirklich vernichtet wurde, haben die EU-Staaten ein Mercosur-Abkommen ausgehandelt und unterzeichnet, das nur pro forma Nachhaltigkeit fordert. Erst seit die Medienöffentlichkeit auf Qualmwolken blickt, ist sie empört. Bei der Verantwortung der Welt für Wälder, sei es im Amazonas oder in Sibirien, ging es bisher nie um unsere eigene Verantwortung. Die Europäer sollen erstmal vor ihrer eigenen Haustür kehren? Man kann nicht einerseits Waldschutz fordern und andererseits einen Lebensstil pflegen, der nur mit Waldvernichtung zu bezahlen ist. Massentierhaltung und Fleischkonsum bei uns werden möglich durch Soja- und Rindfleischimporte, die Regenwald im Amazonas zerstören. Die Urwälder des Nordens fallen unserem Hunger nach Papier und Verpackungsmaterial zum Opfer. Und Fertigessen gibt es nur mit Palmöl, was Kahlschlag in den Wäldern Indonesiens und Malaysias bedeutet. Von globaler Verantwortung zu sprechen, ist genauso bequem wie Russland, Indonesien und Brasilien Vorschriften zu machen. Unser Konsumverhalten zu ändern, ist deutlich unbequemer. Dass wir da nicht dran gehen, macht gute Ratschläge aus Europa unglaubwürdig. Andererseits wollen schon 10-Jährige heute kein Nutella mehr essen, weil Palmöl darin ist. Ist da nicht etwas in Bewegung? Das stimmt. Sojaschrot und Palmöl haben Imageprobleme. Aber schon bei Laptops fragt kein Mensch mehr, ob die Metalle dafür vielleicht aus dem Bergbau in der Konfliktregion im Kongo-Becken kommen. Dabei zerstört auch er in großem Maßstab Regenwald. Und auch dort brennt es regelmäßig. Die Brände sieht man nur nicht, weil sie im Wald glimmen und keine großen Rauchwolken verursachen, wie in Brasilien. Doch sie töten Bäume und zerstören wertvollen Wald. Übrigens verbrennen auch wir unseren Wald als Pellets im Ofen. Holz ist ein nachhaltiger Energieträger und ein ökologisch nachwachsender Rohstoff. Wir haben hier einen ganz klaren Zielkonflikt. Wenn ich mir anschaue, was Land und Wald künftig leisten sollen, dann ist jede Fläche doppelt und dreifach verplant. Wald soll Habitat sein für Biodiversität. Kohlenstoffspeicher gegen den Klimawandel, angeblich nachhaltiger Rohstoff für Energiegewinnung, Bauen, Möbel, Verpackungen und so weiter. Das geht nicht. Lässt sich dieser Konflikt lösen? Nur indem wir weniger verbrauchen. Unser Materialdurchsatz ist viel, viel zu hoch. Bis jetzt entziehen wir uns diesem Zielkonflikt in der öffentlichen Debatte. Außerdem müssen wir die internationalen Instrumente zum Waldschutz überdenken. Das Programm RED zum Beispiel versagt völlig. RED steht für Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation. Das Programm soll Aufforstung und Waldschutz finanzieren. Ja, aber das gelingt nicht. Zurzeit bekommen Landbesitzer aus dem Programm $5 pro Tonne angeblich eingesparten CO2. Wenn die großen Landbesitzer weiterhin den Wald roden und Soja anbauen oder Rinder grasen lassen, verdienen sie viel mehr. RED hat einzig die kleinbäuerliche Landwirtschaft in den Regenwaldregionen eingeschränkt. Sie arbeiten dort traditionell mit Brandrodung. Aber das sind kleine Flächen, die nach einiger Zeit wieder zuwachsen. Sie zerstören den Wald nicht. Dramatisch ist, dass RED internationale Waldschutzprogramme der Entwicklungszusammenarbeit ersetzt hat, die wirkungsvoll waren, etwa weil sie die Landrechte indigener Völker gestärkt haben. Die jetzige Krise gilt es zu nutzen, um die bestehenden Instrumente der Entwicklungszusammenarbeit rigoros auf den Prüfstand zu stellen. Welche funktionieren Ihrer Meinung nach? Legen Sie im Amazonas mal eine Karte von Waldbränden über eine Karte mit den rechtlich gesicherten Territorien der indigenen Bevölkerung. Siehe da, dort brennt es deutlich weniger und auch die Entwaldung ist dort deutlich geringer. Für den Waldschutz ist fatal, dass die Regierung in Brasilien die Umweltbehörde an die Kette legt, sie finanziell austrocknet und Fachpersonal durch Vertreter des Militärs ersetzt. Der Rückgang der Entwaldung im Amazonas in den vergangenen Jahren geht auch auf die Aushebung illegaler Holzfällerkämpfe und die Ahndung von illegaler Rodung für Rinderweiden durch diese Behörde zurück. Jetzt kann sie kaum noch arbeiten. Das ist ein riesiges Problem für den Wald. Überall dort, wo der Staat die Arbeit der Umweltbehörde stärkt und die Rechte der indigenen Bevölkerung anerkennt, ihr Land demarkiert, so der Fachbegriff, dort ist der Wald auch geschützt. Gilt das nur im Amazonas oder überall? In Brasilien ist der Zusammenhang besonders gut dokumentiert. Vor 30 Jahren hat die G7 ein Programm beschlossen, das sehr gut funktioniert hat. Es heißt PPG7. Die G7 und die Niederlande stellten rund 360 Millionen US-Dollar bereit. Ein Großteil der Gelder floss in die Demarkierung indigener Flächen im brasilianischen Amazonasgebiet. Die positive Wirkung sieht man noch heute. Ebenso in Kolumbien, Peru und Bolivien. Die Organisation Right and Resource Initiative. Sie sitzt in Washington und setzt sich für die Rechte von Indigenen auf der ganzen Welt ein. Genau, und sie hat in mehreren Berichten gezeigt, dass der Schutz der Rechte der lokalen Bevölkerung der effektivste Waldschutz ist. Schließlich lebt diese mit und vom Wald. Er ist ihr Supermarkt und ihre Apotheke. Initiativen zum Waldschutz gelingen, wenn sie das Wissen und die Erfahrung derjenigen aufgreifen, die in und mit den Wäldern leben. Es gilt, regionale Absatzmöglichkeiten für die Produkte von Kleinbauern zu schaffen, eine Infrastruktur für lokale Bedürfnisse zu fördern, ein ausgeklügeltes System für den Warentransport in die Umgebung. Was wir im Urwald nicht brauchen, sind riesige Trassen für schwere LKWs. Gefährlich für den Wald wird es, wenn sich die industrielle Nutzung gegen die traditionelle Bevölkerung durchsetzt. Was heißt das denn für den Schutz unserer Wälder hierzulande? Das lässt sich nicht einfach übertragen, denn die Besitz- und Lebensverhältnisse sind ganz andere. In den drei großen tropischen Waldregionen, Amazonas, in Malaysia und in Indonesien, sowie im Kongo-Becken und in Teilen des borealen Urwaldes in Kanada oder Sibirien, lebt ein großer Teil der Bevölkerung in direkter Abhängigkeit vom Wald. Das ist bei uns nicht mehr so. Trotzdem ist auch bei uns eine nachhaltigere Nutzung des Waldes wichtig. Können wir von der Erkenntnis, dass die lokale Bevölkerung wichtig ist, für den Waldschutz nichts lernen? Doch auch hier hat die Bevölkerung eine Beziehung zum Wald und spürt, welcher Wald besser ist. Wo gehen wir lieber spazieren oder wandern? In Fichtenplantagen oder in gesunden Mischwäldern? Uns fehlt aber vielerorts das Mitspracherecht. In privaten Wäldern sowieso, aber auch in den staatlichen und kommunalen Wäldern. Förster und Waldbesitzer betonen, dass sie längst mit dem sehr teuren Waldumbau angefangen haben. Sie sagen, wie alles im Wald dauert es. Was passiert denn gerade in den Bundesländern, wo es 2018 große Forstbrände gab? Etwa in Brandenburg werden dort jetzt wieder Plantagen mit Nadelbäumen angelegt und so gleich die Bedingungen für die nächsten Brände geschaffen. Empörung über Bolsonaro oder Trump ist eben billig zu haben, solange es bei uns keinen glaubwürdigen Waldumbau und keine Abkehr von der industriellen Landwirtschaft gibt, die die Regenwaldzerstörung für Sojaanbau in Brasilien anheizt. Von den Waldbränden im Amazonasgebiet und was Europa damit zu tun hat, kommen wir zur Kontraste, zur Zeitung für Selbstorganisation. Diese hat im September einen Schwerpunkt und dieser heißt Klimagerechtigkeit. Und hieraus wollen wir euch zwei Artikel vorlesen oder vorstellen. Zuerst wird es um imperiale Lebensweise und dann wird es in dem zweiten Artikel um Flucht durch Klimawandel gehen. Wir lagern die Kosten unserer Lebensweise aus. Die Klimakrise ist in aller Munde. Die Protestbewegung Fridays for Future wird von einer immer breiteren Basis getragen, von den Parents for Futures bis zu den Scientists for Future. Doch während weder in Deutschland noch international konkrete Maßnahmen beschlossen werden und UN-Klimagipfel und G20-Gipfel ein ums andere Mal ungenutzt verstreichen, steigen die weltweiten Emissionen weiter an. Die global ausgerichtete Klimagerechtigkeitsbewegung kritisiert, dass Ursachen und Folgen sich dabei sehr unterschiedlich auf der Weltkarte verteilen, wie unter anderem das Beispiel des Flugverkehrs zeigt. Noch immer werden 80% aller Treibhausgasemissionen von den G20-Staaten ausgestoßen. Zunehmend treffen Dürren, Extremwetterereignisse und Wasserknappheit Länder des globalen Südens früher und stärker als den globalen Norden. Diese Folgen der Klimakrise sind eng verknüpft mit der Lebensweise einer sogenannten transnationalen Verbraucherinnenklasse. Das sind die meisten Menschen im globalen Norden sowie die Mitglieder der wirtschaftlichen Eliten und einer wachsenden Mittelschicht im globalen Süden, die auf Kosten anderer und der Natur leben. Diese imperiale Lebensweise ist von einem übermäßigen Rohstoffverbrauch geprägt, einer der Hauptursachen für die Klimakrise. Die imperiale Lebensweise lässt sich aufschlüsseln. Sie zeichnet sich durch die Ausbeutung von Arbeitskraft und Natur, die Exklusivität der Nutzung, die Intensivierung der Produktion und des Konsums und die Auswirkungen der Kosten auf die Natur und zukünftige Generationen aus. Zudem wird sie durch das gesellschaftliche Alltagswissen und Wünsche, Infrastrukturen, Institutionen und Gesetze sowie Scheinlösungen stabilisiert. Die Perspektive der imperialen Lebensweise erlaubt nicht nur eine systematische Analyse, sondern sie zeigt auch, wie ihre Stabilität ins Wanken gerät und Lösungen ansetzen können. In Bezug auf die Klimakrise wird das insbesondere bei den Themenbereichen der Mobilität und des Flugverkehrs deutlich. Im Transportsektor beruhen in Deutschland immer noch 94% des Energieverbrauchs auf Mineralölprodukten. Das Prestigeprojekt Elektromobilität schreitet nur langsam voran und die größte Veränderung findet in der Nutzung des klimaschädlichsten Transportmittels statt, des Flugzeugs. Zwischen 1990 und 2010 führte der zunehmende Flugverkehr zu einer Steigerung der Klimagasemissionen in diesem Sektor um 70%. Noch ist keine Trendwende in Sicht, im Gegenteil. Bis 2050 könnten sich die aktuellen Flugemissionen noch vervier- bis verachtfachen. Der Aspekt der Klimagerechtigkeit wird am konkreten, persönlich heruntergebrochenen Beispiel deutlich. Eine Person in den USA verursachte im Jahr 2016 ca. 33 mal so viel CO2 wie eine Person in Ghana. Dies geschieht durch den Verbrauch von Konsumgütern, Ernährung oder Mobilität, die von den meisten Menschen im globalen Süden aufgrund geringen Einkommens erheblich weniger genutzt werden. Beim Versuch, den persönlichen CO2-Fußabdruck zu reduzieren, erzielt neben einer Umstellung der Ernährung der Verzicht auf Flugreisen mit die größte Wirkung. Ein einzelner Transatlantikflug zwischen Düsseldorf und New York entspricht mit 3,65 Tonnen CO2 pro Passagier dem 11-fachen des gesamten jährlichen CO2-Ausstoßes einer Person in Kenia. Würde die gesamte Weltbevölkerung solche Flüge regelmäßig antreten, würde dies die Ressourcen des Planeten massiv übersteigen. Doch trotz hohen Problembewusstseins hoben im Sommer 2018 über 80,5 Millionen Passagiere von deutschen Flughäfen ab, mehr als je zuvor. Die Folgen werden ausgelagert auf die Natur und die Menschen, die dort wohnen, wo der Klimawandel in Form des steigenden Meeresspiegels oder von Extremwetterereignissen ihre Existenz bedroht. Ebenso werden die Kosten auf zukünftige Generationen verlagert. Dieser ungleiche Zugriff auf Ressourcen und Senken des Planeten kann mit dem Konzept der imperialen Lebensweise beschrieben werden, in welches die Reproduktion von Klimaungerechtigkeit in konkreten alltäglichen Verhaltensweisen verdeutlicht und strukturelle Ursachen ihrer Stabilität erklärt. Obwohl weltweit erst 10% aller lebenden Menschen mindestens einmal geflogen sind, erscheint uns im globalen Norden das Fliegen als normal. Es ist, wenn nicht im Alltag, so zumindest im jährlichen Urlaubsverhalten vieler Deutscher fest verankert. Auch die wachsende Mittelschicht in Schwellenländern wie China oder Indien fliegen zunehmend. So wird Fliegen, ähnlich wie Fleischkonsum, zum Distinktions- und Statussymbol. Diese Normalitätsvorstellung ist eine zentrale Säule, die klimaschädliche Verhaltensmuster stabilisiert. Neben diesen mentalen Infrastrukturen treten materielle Infrastrukturen, die die Ausbreitung des Flugverkehrs fördern. Derzeit werden 423 neue Flughäfen geplant oder gebaut, davon 58 in Europa. Dazu kommen 121 zusätzliche Start- und Landebahnen, davon 28 in Europa, sowie weitere 205 Erweiterungen bestehender Pisten, 262 neue Terminals und 175 Terminalerweiterungen. Fliegen wird auch per Gesetz gefördert, dass ein Wochenendtrip per Billig-Airline nach Barcelona teilweise günstiger ist als eine Bahnfahrt von Nord- nach Süddeutschland, liegt auch daran, dass der Flugtreibstoff Kerosin steuerbefreit ist. Aufgrund des wachsenden gesellschaftlichen Problembewusstseins versuchen Fluggesellschaften ihr Image zu verbessern. So werben sie damit, klimaeffizienter als andere zu fliegen, etwa durch andere Flugrouten oder gar leichtere Weinflaschen und kleinere Serviertische an Bord. Doch auch mit diesen kleinen Verbesserungen bleibt Fliegen klimaschädlicher als jedes andere Transportmittel. Auch Kompensationsmechanismen, die das ausgestoßene CO2 der Passagiere mit Klimaprojekten ausgleichen wollen, können die Emissionen höchstens abmildern. Doch Doch auch das steht als Scheinlösung in der Kritik. Die Klimagerechtigkeitsbewegung protestiert und kämpft auf unterschiedlichen Ebenen für Veränderungen. Sie setzen sich aus einer Vielzahl zivilgesellschaftlicher Akteurinnen und Initiativen zusammen, die bereits hier und heute imperiale Mobilität zurückdrängen, Alternativen vorleben und diese Räume absichern. Sie setzen an unterschiedlichen Säulen der Stabilität an, welche im Folgenden mit einigen Beispielen veranschaulicht werden. Die Gruppe System Change, Not Climate Change bekämpft mit Demonstrationen und Blockaden materielle Infrastrukturen. Das Bündnis Stoppt die dritte Piste setzt sich gegen den Ausbau einer dritten Flugpiste des Flughafens Wien ein. Gleichzeitig beginnen Initiativen, Alternativen vorzuleben. So setzt sich die Initiative Back on the Track für eine Reaktivierung europaweiter Nachtzüge ein. Und die Bewegung Sail to the COP zeigt, dass die Klimakonferenz 2019 in Chile auch ohne Flugzeug erreicht werden kann, und zwar mit dem Segelboot. Die mentalen Infrastrukturen, welche unsere Normalvorstellungen, Wissen und Wünsche prägen, ändern sich langsam. Eine solche kulturelle Transformation kann vor allem durch Bildung, aber auch konkrete Beispiele von Vorreiterinnen gestärkt werden, während Hashtag Trends zu Hashtag Flugscham ein erster Indikator für die zunehmende Infragestellung der Alltäglichkeit des Fliegens sind, bieten virtuelle Meetings und Videokonferenzen eine konkrete Alternative zu kurzzeitigen Geschäftsreisen per Flugzeug. Auch auf institutioneller Ebene sind Ansatzpunkte sichtbar. Dazu könnte eine Veränderung des Bundesreisekostengesetzes gehören, die dazu führt, dass Inlandsflüge nicht erstattet werden. Und Frankreich hat in diesem Jahr im Alleingang Flugtickets mit einer Ökosteuer belegt, deren Einnahmen wiederum dem Bahnverkehr zugutekommen sollen. Auf europäischer Ebene könnte eine solche Politik noch größere Wirkungskraft entfalten. Gemeinsam können diese Ansatzpunkte einen politischen und kulturellen Wandel stärken für mehr globale Gerechtigkeit. Die Klimagerechtigkeitsbewegung spannt einen Bogen, unter dem vielfältig und auf unterschiedlichen Ebenen ansetzende Akteure Allianzen bilden, um gemeinsam Veränderungen zu erwirken. Bleiben bei der September-Ausgabe der Kontraste der Zeitung für Selbstorganisation und ihrem Schwerpunkt Klimagerechtigkeit. Und wir kommen jetzt zum zweiten Thema, zum zweiten Artikel. Und dieser heißt Die Reichsten überleben. Die ungleiche Verteilung der Auswirkungen des Klimawandels führt auch dazu, dass Menschen gezwungen sind, ihre Herkunftsländer zu verlassen, weil sie unbewohnbar werden. Eine Greenpeace-Studie aus dem Jahr 2017 schätzt die Zahl der Menschen, die weltweit wegen des Klimawandels auf der Flucht sind, auf 21 Millionen. Sie wird in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Klimagerechtigkeit kann daher auch helfen, Fluchtursachen zu bekämpfen. Um es überspitzt zu formulieren, wenn wir Textilien aus Bangladesch nach Europa importieren, werden dadurch Klimaveränderungen begünstigt, die sich zum Beispiel als Dürreperioden in der Sahelzone niederschlagen können, welche, gemeinsam mit anderen verstärkenden Faktoren, dazu führen, dass Menschen fliehen müssen, um zu überleben. Durch die Auslagerung der Produktion wälzen wir den CO2-Ausstoß auf die produzierenden Länder ab und senken gleichzeitig unsere Emissionsbilanz. So beschreibt es die Organisation Earthlink auf der Website ihrer Kampagne zu Fluchtursachen. Viele Organisationen fordern, Klimawandel als Fluchtgrund nach der Genfer Flüchtlingskonvention anzuerkennen. Aber so einfach ist die Sache nicht, denn selten ist Klimawandel als Fluchtursache eindeutig auszumachen. Häufiger ist es so, dass die Auswirkungen des Klimawandels regionale Krisen verschärfen oder schwelende Konflikte zum Ausbruch bringen. Durch das zunehmend unberechenbare Wetter wird die natürliche Anpassung an das Klima erschwert. Ressourcenkonflikte führen zu bewaffneten Auseinandersetzungen, die dann häufig als Religionskriege oder ethnische Konflikte interpretiert werden, wodurch die wahren Ursachen verschleiert werden. Dazu kommt, reiche Länder können sich die Anpassungsmaßnahmen leisten. In den Niederlanden etwa werden die Dämme massiv verstärkt, um dem steigenden Meeresspiegel Paroli zu bieten. Für arme Menschen in Bangladesch dagegen ist das Haus am Meer ein Fluchtgrund. Immer mehr Menschen verlieren ihre Siedlungsgebiete. Eine entscheidende Fluchtursache ist Ernährungsunsicherheit, die durch extreme Wetterlagen verstärkt wird. In vielen Regionen der Welt kommt es zunehmend zu Dürren, Stürmen, Überflutungen und starken, den Boden auslaugenden Niederschlägen, die Ernteausfälle verursachen. Steigende Lebensmittelpreise sind die unausweichliche Folge. Menschen in den betroffenen Ländern können sich dann eine ausreichende Ernährung kaum leisten. Klimatische Veränderungen führen aber auch schon seit längerem in zahlreichen Ländern zu Wasserknappheit. Auch dies wirkt sich auf die Ernten, teils auch auf Ressourcenkonflikte und verbunden mit unzureichenden Hygieneverhältnissen auf die zunehmende Verbreitung von Erkrankungen aus. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass durch steigende Temperaturen bereits 150.000 Todesfälle pro Jahr zu verzeichnen sind. Die Zahl der Menschen ohne ausreichendes Wasser wird mittelfristig, so die UN, weltweit von derzeit 1,8 Milliarden auf 5 Milliarden steigen. Besonders von Wasserknappheit betroffen sind Afghanistan, Bangladesch, Iran, Gambia, China, Peru, Sierra Leone, Indien, die USA, Spanien, Kenia und Uganda. In Mali etwa nimmt der Konflikt zwischen den landwirtschaftsbetreibenden Dogon und dem Hirten- und Nomadenvolk der Fulbe massiv zu, befeuert durch Waffenlieferungen aus Europa und Libyen. Die Überfälle haben durchaus Züge eines Genozides, da ganze Siedlungen vernichtet werden und die Angreifer auch vor der Ermordung von Kindern nicht zurückschrecken. Es gab zwar in Mali immer Konflikte zwischen den Volksgruppen, nie herrschte aber eine derartige Feindschaft, die die Intensität dieser Gewalt erklären könnte. Warum also verschärft sich der Konflikt in den letzten Jahren derartig? Bei den Konflikten zwischen den Dogon und den Fulbe ging es seit jeher um die Nutzung überlebenswichtiger Ressourcen wie Weideland, Wald und Wasser. Ressourcen, die jedoch zunehmend knapp werden und das nicht nur wegen des Bevölkerungswachstums im Land. Denn in keiner Region der Welt zeigen sich die Auswirkungen des Klimawandels drastischer als im Sahel. Die Temperaturen steigen hier 1,5-mal schneller als im globalen Durchschnitt. In Ländern wie Mali, Nigeria oder Mauretanien zeigt sich das in immer extremeren Wetterphänomenen, wie längeren und heftigeren Dürre- oder Regenperioden. Ganze Jahreszeiten fallen aus. Eine sinnvolle Zukunftsplanung der Hirten und Bauern wird zunehmend unmöglich. Immer mehr fruchtbare Fläche geht verloren und Trinkwasserquellen werden immer unverlässlicher. Das Vieh der Hirten findet nicht mehr ausreichend Weidegras und verhungert. Die Bauern können ihre Böden nicht mehr bewirtschaften. Mittlerweile sind fast 80% der landwirtschaftlichen Fläche von Erosion und Desertifikation betroffen. Die Konkurrenz um die verbleibenden, fruchtbaren Flächen nimmt drastisch zu und den Völkern fällt es zunehmend schwer, Konflikte wie bisher friedlich zu lösen. Früher wechselte man sich etwa mit der Landnutzung ab. Nach der Ernte konnten die Fulbe ihr Vieh auf den freien Feldern weiden lassen. Die Tiere der Hirten düngten sie für die nächste Anbauzeit. Mit dem Klimawandel und dem Wegfall immer weiterer Flächen verschärft sich jedoch die Lage. Vor allem die Fulbe sind gezwungen, in andere Regionen vorzustoßen, wo die ansässigen Bauern sie häufig als Eindringlinge betrachten. Der gestiegene Unmut bereitet die Grundlage für zusätzliche Stigmatisierungen. Zunehmend trifft die Fulbe der Generalverdacht, Anhänger der extremen Islamisten zu sein, da die Milizen in den letzten Jahren vor allem in dieser Gruppe Mitglieder rekrutiert haben. Viele der Fulbe schließen sich den Islamisten jedoch weniger aus religiöser Überzeugung, sondern aus purer Perspektivlosigkeit an oder weil sie überzeugt sind, so ihr wertvolles Vieh vor Überfällen der Dogon schützen zu können. Auch die malische Regierung schließt sich der zunehmenden Stigmatisierung an, denn viele Massaker an den Fulbe werden gar nicht oder nur sehr oberflächlich verfolgt. Im Gegenteil werden Fulbe oft ohne hinreichende Begründung festgenommen und sogar ohne Anklage ermordet. Zunehmend drohen die Fulbe in Mali also zum Opfer ethnischen Hasses zu werden. Der Klimawandel treibt Menschen nicht nur direkt in die Flucht, indem er wichtige Lebensgrundlagen erstickt, er befeuert auch Konflikte und gewaltsame Auseinandersetzungen, die nach wie vor die häufigste Fluchtursache darstellen. In Mali haben Klimaveränderungen einen idealen Nährboden für die Massaker zwischen den Gruppen gebildet, in dem nur die Waffen und der Krieg sowie die zusätzliche Destabilisierung durch die Islamisten als Saat gefehlt haben. Das muss auch von den Verursachern des Klimawandels endlich mehr berücksichtigt werden. Kein Militäreinsatz, der allein sicherheitspolitische Gründe hat, wird die Gewalt verhindern können, die durch den Mangel an überlebensnotwendigen Ressourcen entsteht. Der Senegal ist am äußersten Westen Afrikas gelegen und grenzt dort an den Atlantischen Ozean sowie an die Sahelzone im Norden. Das Land gilt als politisch stabil mit einer funktionalen Demokratie und das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf hat sich seit 2000 mehr als verdoppelt. Dennoch gibt es eine Vielzahl von Senegalesen, die den gefährlichen Weg nach Europa in eine vermeintlich bessere Zukunft auf sich nehmen. Doch warum? Das Klima Senegals wird durch zwei Jahreszeiten geprägt. Durch die Regenzeit von Juni bis September und durch die Trockenzeit von Oktober bis Mai. Dies hat zwei sehr unterschiedliche Wetterphänomene zur Folge, nämlich starke Regenfälle und Überflutungen zum einen und extreme Hitze und Trockenheit zum anderen. Diese zwei Phänomene werden durch den menschengemachten Klimawandel noch verstärkt. Die immer länger anhaltenden Trockenperioden könnten dieses Jahr zu einer Hungerkatastrophe führen, die besonders die Landbevölkerung treffen würde. Dadurch werden im Norden des Landes Konflikte um die letzten Wasserressourcen zwischen nomadischen Viehhaltern und sesshaften Bauern provoziert oder verschärft, da die Menschen komplett abhängig von der Vegetationssaison sind. Sie benötigen Wasser für die Bewässerung ihrer Felder und die Versorgung ihrer Nutztiere. Ist die Vegetationssaison aufgrund der Wetterlage nicht ertragreich, müssen die Menschen bis zum nächsten Jahr mit dem auskommen, was sie erwirtschaften konnten. Die Trockenheit lässt Pflanzen sterben und führt zu zunehmender Desertifikation, also der Entstehung bzw. Vergrößerung von Wüsten. Diese lässt mehr oder mehr ehemaliges Weideland unbrauchbar werden. Durch die industrielle Landwirtschaft als Folge der Kolonialisierung und den Landraub für die Produktion von Biotreibstoff verschärft sich die Situation. Die groß angelegten Monokulturen von Erdnüssen und anderen wasserintensiven Pflanzenarten im Senegal laugen den Boden aus und machen ihn für kommende Generationen unfruchtbar. Das Land wird buchstäblich verwüstet. Bauern finden auf dem Land keine Arbeit mehr oder können mit den internationalen Großkonzernen nicht konkurrieren. Was folgt, ist Migration. Erst in die Stadt und dann nach Europa. Das war der linke Medienspiegel im September. Vielleicht konnte er euch ja motivieren, zum Beispiel am 20. September mit auf die Straße zu gehen mit Fridays for Future. Und alles Weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblocks.org. Und tschö. Thank you.